Erste auch diese Sprüche stammen von Salomo und wurden von den Männern Hiskias, des Königs von Juda, gesammelt. Zweiter, es ist ehrenvoll für Gott, Dinge zu verbergen, aber für Könige ist es ehrenvoll, Dinge zu erforschen. Dritter, so wie der Himmel hoch und die Erde tief ist, so ist auch das Herz eines Königs unergründlich. Vierter, wenn man die Schlacken vom Silber entfernt, dann wird es zu einem reinen Gefäß. Fünfter, man soll die Gottlosen aus der Nähe des Königs entfernen, damit sein Thron durch Gerechtigkeit gefestigt wird. Sechster, prahle nicht vor dem König und nimm nicht den Platz der wichtigen Leute ein. Siebter, denn es ist besser, wenn man zu dir sagt, rücke höher, als wenn man dich vor einem wichtigen Mann, den du gesehen hast, herabsetzt. Achten, beginne nicht schnell einen Streit, denn was wirst du tun, wenn dein Nächster dich später beschämt? Neunten, streite dich mit deinem Nächsten, aber verrate nicht das Geheimnis eines anderen. Zehnter, sonst könnte dich jemand, der es hört, beschimpfen, und dein schlechter Ruf würde nie enden. Elfter, ein Wort, das zur richtigen Zeit gesprochen wird, ist wie goldene Äpfel in einer silbernen Schale. Zwölfter, ein weiser Ratgeber für jemanden, der zuhört, ist wie ein goldener Ohrring oder ein Schmuckstück aus reinem Gold. Dreizehnter, ein zuverlässiger Bote ist für den, der ihn schickt, wie die Kühle des Schnees zur Erntezeit, denn er erfrischt die Seele seines Herrn. Vierzehnter, Wolken und Wind ohne Regen sind wie ein Mann, der mit Geschenken prahlt, die er aber nie gibt. Fünfzehnter, mit Geduld kann man einen Richter überzeugen, und eine sanfte Zunge kann sogar Knochen brechen. Sechzehnter, wenn du Honig findest, eis es nur so viel, wie du brauchst, damit du nicht zu viel davon isst und ihn dann ausspucken musst. Siebzehnter, geh nicht zu oft ins Haus deines Nächsten, damit er dich nicht satt hat und dir böse wird. Achtzehnter, ein Mann, der falsch gegen seinen Nächsten aussagt, ist wie ein Hammer, ein Schwert oder ein scharfer Pfeil. Neunzehnter, ein morscher Zahn und ein wankender Fuß sind wie das Vertrauen auf einen untreuen Menschen in der Not. Zwanzigster, wer einem traurigen Herzen Lieder singt, ist wie jemand, der an einem kalten Tag seine Kleidung ablegt, oder wie Essig auf einer Wunde. 21. Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm Brot zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm Wasser zu trinken. 22. Denn damit bringst du ihn in Verlegenheit, und Jahwe wird dich dafür belohnen. 23. Der Nordwind bringt Regen, und eine heimliche Zunge bringt ärgerliche Gesichter hervor. 24. Es ist besser, auf dem Dach zu wohnen, als mit einer streitsüchtigen Frau in einem gemeinsamen Haus zu leben. 25. Gute Nachrichten aus einem fernen Land sind wie kaltes Wasser für eine durstige Seele. 26. Ein frommer Mensch, der vor Gottlosen schwach wird, ist wie ein verschmutzter Brunnen oder eine vergiftete Quelle. 27. Zu viel Honig zu essen ist nicht gut, und wer zu schwierige Dinge erforscht, wird damit überfordert sein. 28. Ein Mann, der sich nicht selbst beherrschen kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern.